Hertha Müller, im März 1987 sind Sie 33 Jahre alt. Sie kommen nach Nürnberg. In was für eine Situation kommen Sie? Was für eine Hertha Müller kommt dorthin? Ist das eine Schriftstellerin mit Literatur, mit Sprache, mit Sehnsucht im Gepäck? Wussten Sie, dass Sie ins Exil gehen? Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich kam bestimmt nicht als Schriftstellerin. Ich habe mich nicht so aufgefasst. Ich habe in Rumänien immer geschrieben, okay, aber ich habe auch immer versucht zu arbeiten. Vom Schreiben konnte ich ja gar nicht leben. Das wäre undenkbar gewesen. Ich habe mich auch als nicht, was man hier jetzt oft sagt, freiberuflich. Zynisch wird das ja, wenn man sagt, freie Schriftstellerin. Mit all den Schikanen, die man hatte, ich war alles andere als freie Schriftstellerin. Und insofern, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Es gab, das Schreiben spielte auch gar keine Rolle. Ich hatte im Gepäck, was ich hatte, ich hatte kaputte Nerven. Ich war total mit den Nerven am Ende. Ich habe das Lachen mit dem Weinen verwechselt. Ich war wirklich kaputt. Ich habe gewusst, ich halte es nicht mehr lange aus. Und ich fühlte mich einigermaßen davongekommen. Ich dachte, es ist die höchste Zeit. Wenn ich den Verstand nicht verlieren soll, muss es jetzt passieren. Sonst länger halte ich das nicht mehr aus. Und ich habe mir in dem Moment gar keine Gedanken gemacht in Nürnberg, ob ich jetzt weiter Schriftstellerin bin oder nicht Schriftstellerin bin. Oder ich hatte ganz andere Probleme. Und dann habe ich natürlich auch in Nürnberg diese Schwierigkeiten gehabt. Ne? In Nürnberg begegnen Sie als erstes einer Bürokratie, die versucht, diesen Menschen, der da aus Rumänien kommt, zu begreifen in seinem Räderwerk. Ist das jetzt eine Familienzusammenführung? Will diese Hertha Müller jetzt zu ihrem Onkel oder ist das eine Exilantin? Dann kann es ja keine Deutsche sein. Was für eine Bürokratie begegnet Ihnen da? Wie werden Sie aufgenommen? Naja, vielleicht muss ich da sagen, ich war ja dreimal zu Besuch in Deutschland. Ich hatte Literaturpreise bekommen und ich durfte bis dahin überhaupt nicht reisen. Und dann irgendwann, 1984, durfte ich zum ersten Mal auf die Buchmesse. Und dann hatte ich irgendwie Aspektepreis und Rauriser Literaturpreis und von der Alexander Schröder Stiftung einen Preis. Und da hat das Regime beschlossen, dass es ist besser, sie lassen mich reisen. Dann haben sie ja auch, ich sehe das ja heute in meiner Akte, sie haben mich reisen lassen. Und haben parallel dazu, es kam ihnen sehr gelegen, auch wieder die Nachricht gestreut, ich sei eine Agentin. Damit hat man mich hier, und diese Nachricht wurde sehr stark von der Banatschwäbischen Landsmannschaft hier in Deutschland vehikuliert. Die Landsmannschaft war auch unterwandert von Spitzeln. Und diese Spitzel haben das im Auftrag gemacht. Außerdem hatten sie auch einen riesigen Hass auf mich wegen meinem ersten Buch. Also weil ich das Dorf als dieses Universum von stehengebliebener Zeit, Partizipation beim Nationalsozialismus und das alles beschrieben hatte. Und insofern haben sie, sie konnten ihren Hass auf mich konnten sie richtig umsetzen im Auftrag oder halb im Auftrag. Insofern, mir ist das in Nürnberg ja auch alles, sie hatten dann ja auch in ihren Landsmannschaftsblättern schon ganz viele lange Kampagnen gegen mich, wo ich auch als Agentin beschimpft wurde. Da war ich noch in Rumänien. Und das war halt so alles, das ging mir schon alles voraus. Ich weiß heute auch, dass es wurden x Briefe geschrieben an verschiedene Behörden, an Rundfunkanstalten, an Redaktionen von Zeitungen, von Verlagen, in denen ich verleumdet wurde. Und das hat mich ja heute, wenn ich das lese, alles erschreckt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie infam die gearbeitet haben und wie weit die gegangen sind. Und es wundert mich heute, dass man mir dadurch nicht geschadet hat, weil es hätten ja Leute das glauben können. Und ich hatte keine Ahnung, dass man ihnen das mitteilt. Also das war wieder hinterrücks, wo man sich nicht wehren kann, weil man gar nicht weiß, was passiert. Und das hat alles damit zu tun, dass ich dann nach Nürnberg kam. Und ich bin natürlich nach Rumänien zurückgefahren immer, weil erstens war da mein Richard Wagner da, dann habe ich gewusst, die Freunde, die da sind, werden schikaniert für mich. Ich wäre hier nicht froh geworden, nur weil ich jetzt hier bleiben konnte. Außerdem, nach all den Schikanen, ich hatte im Grunde die Vorstellung, ich würde klein beigeben, wenn ich besuchsweise hier bleiben würde, sondern wenn ich gehe, dann muss ich sagen, warum, und das müssen die Gründe sein, die es sind, das heißt diese Diktatur, die uns nicht leben lässt. Und das muss sein, sonst hat alles, was ich bis dahin gemacht habe, keinen Sinn. Es entsteht ein Widerspruch. Ich setze das alles außer Kraft. Und wofür ich so viel schon riskiert habe, das passte für mich nicht zusammen. Die Landsmannschaft hat natürlich sofort gesagt, die fährt zurück, also ist sie eine Agentin. Und wer darf schon reisen? Und der Geheimdienst ließ mich reisen, um diese Verleumdungspläne, das kann ich in meinen Akten heute alles nachlesen. Es waren richtig planmäßig gesteuerte Verleumdungskampagnen und darum hat man mich auch reisen lassen. Und man hat mir versucht, damit die Glaubwürdigkeit als Dissidentin zu nehmen. Und als ich dann in Nürnberg ankam, Im Auffangslager in Langwasser, war das natürlich der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz. Die waren von hiesigen Spitzeln informiert, weil in dem Gebäude hatte auch die Landsmannschaft ein festes Büro. Man kriegte einen Laufzettel, musste durch alle Behörden durch, immer einen Stempel. Und eines der Büros war natürlich das Büro der Landsmannschaft. Und ich vermute, dass man kannte sich. Und offenbar hat man die hiesigen Dienste mit diesen Nachrichten beliefert und die hiesigen Dienste haben sich das alles zu Herzen genommen und über das, was in Rumänien war oder wie, das hätten sie ja wissen können, das war kein Geheimnis, das hätten sie x Leute fragen können, aber sie haben sich nur auf das verlassen, was ihnen von den Landsmannschaften gesagt wurde. Ja, das war ein Ringen. Wurden Sie gefragt? Ich wurde gefragt, ob ich mit dem dortigen Geheimdienst zu tun hatte, mit dem rumänischen. Ich habe natürlich gesagt, er mit mir, das ist ein Unterschied. Worauf mir der Beamte sagte, lassen Sie die Unterscheidung meine Sache sein. Dafür werde ich schließlich bezahlt. Stellen Sie sich die Ungeheuerlichkeit dieses Satzes vor. Ich werde diesen Wortlaut nie in meinem Leben vergessen. Das hat mich natürlich fix und fertig gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich gelandet bin. Und ich habe natürlich gesagt, Sie könnten sich informieren. Wieso glauben Sie das? Aber wir redeten aneinander vorbei. Der wollte gar nichts von mir wissen. Und wenn ich was gesagt habe, hat er nicht zugehört oder so getan, als würde er nicht. Also er hat das nicht in Betracht gezogen. Ja, und dann war ich halt wieder in so einer Situation, dass ich nicht wusste, ich war eine andere Person plötzlich. Als ich bin. Ich hatte einen ganz anderen Lebenslauf im Kopf dieser Beamten. Dann kam noch dazu, dass dieses Übergangsheim vis-à-vis von Hitlers Reichstagsklumpen war in Nürnberg. Das war die Nachbarschaft. Das erste aus dem Zimmer war dieses Gebäude, dieser Klotz. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wo ich hier gelandet bin. Und ich sollte Geheimdienstler beschreiben, ganz im Detail, also Augenbrauen, Ohrläppchen, Fingernägel. Wenn ich sagte, ich habe mir das nicht gemerkt, ich hatte Angst, ich habe das nicht, sagte der einfach, denken Sie nach. Und das kommt also schrecklich. Und er ließ mich 2 Stunden wieder laufen und ich solle dann und dann wiederkommen. Ja, sage ich, was soll mir einfallen, wenn ich Ihnen gerade erzähle, ich habe es damals nicht beobachten können, ich hatte Angst. Und in diesen 2 Stunden ging ich dann raus. Das war Februar, März, es war dunkel und Schnee und dieses gespenstische Gelände. Ich dachte, ich bin in einem Irrenhaus. Und ich war völlig verzweifelt und habe nur immer gedacht, die wollen mich nicht. Aber ich muss bleiben, wo soll ich hin? Wer nimmt mich sonst? Kein anderes Land nimmt mich auf. Ich habe hier diese Ausreise hierher. Und das hat natürlich auch, das tut weh, wenn man nicht gewollt ist und man muss bleiben. Ich kann ja auch nicht zurück. Also es war eine ziemlich schreckliche Zeit. Und das habe ich mir nicht vorgestellt, dass so etwas eintreten könnte. Ja, das habe ich dem Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst auch nie verziehen. Bis heute nicht. Dass sie sich dermaßen auf Verleumdung verlassen haben und dass sie sich nicht selber gekümmert haben um einen Lebenslauf von einer Person, das habe ich denen bis heute nicht verziehen. Das heißt, Die Beamten haben Ihnen das Exil abgesprochen. Das war es ja, was Sie verletzt hat, diese politische Motivation. Die wollten diesen Begriff nicht haben. Die haben sich immer auf das Familienzusammenführung und Vertriebenen Ausweis und sowas haben die sich immer bezogen. Ich habe immer gesagt, das ist nicht wahr. Ich komme nicht zu meinem Onkel. Ich habe meinen Onkel in Rumänien 10 Jahre nicht gesehen. Ich will ihn in Deutschland auch nicht sehen. Und es ist doch kein erwachsener Mensch, kommt doch nicht zu seinem Onkel, weil er ohne seinen Onkel nicht leben kann. Das sind doch nur Fiktionen. Die Leute gehen doch wegen der Diktatur und weil sie das Leben nicht mehr die Drangsalierung des Lebens nicht mehr aushalten. Aber das war natürlich alles umsonst. Ne? Und insofern, ich habe mich auf diesen Vertriebenen- und Familienzusammenführungsbegriff nicht einlassen können, weil es nichts mit der Realität zu tun hatte. Und die haben das nicht akzeptiert. Und die haben dann gesagt, entweder Deutsche oder politisch verfolgt. Also wenn ich Deutsche sei, könne ich ja nur Familienzusammenführung. Sage ich, ich solle mich entscheiden. Und ich habe gesagt, ich bin Deutsche und politisch verfolgt. Und dann sagten sie, das eine oder das andere, für beides hätten sie gar keine Formulare. Oh nein, und das hat die natürlich auch total irritiert. Ne? Und insofern, die wurden immer störrischer und ich wurde immer störrischer. Das ging gar nicht mehr zusammen. Und ich bin in dieser Zeit auch schier noch einmal verzweifelt, weil ich war ja schon so kaputt. Also ich habe mir das auch nie vorgestellt, dass ich in Deutschland ankomme und dass mich dann so eine Situation erwartet. Und das ging ja dann ganz lange. Ich bin dann ja nach Berlin gekommen und ich hatte dann ja auch die Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Meine Mutter hat sie dann ganz schnell bekommen, automatisch, weil sie sich als Vertriebene bezeichnet hat. Ich habe mich geweigert, ich kriegte die Staatsbürgerschaft nicht. Es hat fast 1,5 Jahre gedauert und dann musste man sagen, wenn ich dort anrief, haben die immer gesagt, es seien eindringliche Recherchen nötig. Weil ich sagte, was recherchieren Sie denn? Ich solle nicht mehr anrufen, ich könne damit nichts beschleunigen. Und das muss ja immer noch mit der Agentin zu tun gehabt haben. Und ich weiß auch von anderen Leuten, die nach mir aus Rumänien gekommen sind, dass die noch ziemlich lange wurden die in Nürnberg nach mir befragt. Also der Verdacht hat offenbar nicht aufgehört. Und das ist alles, es ist eine ungeheuerliche Geschichte. Ich meine, das ist schon schrecklich, auch wie sehr dieser Geheimdienst da auch daneben lag. Und es kamen ja wirklich jährlich hunderte Spitzel, das weiß man ja, aus allen Bereichen. Es gab ja so viele, auch unter der deutschen Minderheit. Ich habe nie gehört, dass sie einen Spitzel geoutet hätten. Ne? Und nur mich haben sie als Spitzel aufgebaut und erfunden. Und wenn ich sagte, werden sie einen rumänischen Agenten an den Fingernägeln erkennen, nach all diesen Fragen, sagte er, die Fragen stellen wir. Also das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Ruth Klüger hat den Titel ihres zweiten Erinnerungsbuches über ihr Leben, über die Zeit in Amerika, einem ihrer Gedichte, einem ihrer Collage-Gedichte entlehnt. Das ist aus dem Gedicht »Die blassen Herren mit den Mokkatassen« und da heißt es bei ihnen, »Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich an, wo ich nicht war.« Was war das für eine Geisteshaltung? Wie muss ich mir vorstellen, dass diese Hertha Müller jetzt durch West-Berlin geistert, durch West-Berlin geht und die westdeutschen Frauen, die westdeutschen Männer sieht diese Gesellschaft. Ist das für sie die neue Heimat? Ist das für sie eine irreale Welt, weil sie sich in dieser Kapsel befinden, die ihre Lebenswelt in Rumänien noch darstellt? Naja, ich nur noch mal vielleicht zu Ruth Klüger. Also dass sie sich diesen Satz genommen hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut, obwohl ich fast ein schlechtes Gewissen habe, weil Ruth Klüger war natürlich in einem ganz anderen Sinn als ich unterwegs verloren und kam an, wo sie nie war. Und das war ein Konzentrationslager. Und das kann ich natürlich mit meiner Biografie überhaupt nicht vergleichen. Im Vergleich dazu ist das, was mir zugestoßen ist, ein kleines Missgeschick. Auch hier in Deutschland hat man mit mir nie von deutscher Seite, der rumänische Geheimdienst natürlich schon weiter, aber von deutscher Seite nie nach dem Leben getrachtet. Man hat mir auch nie gedroht, mich zurückzuschicken. Das war schlimm genug, aber nicht vergleichbar. Dann, wie ich die Deutschen hier sehe, ich war zuerst mal froh, dass ich meine Füße wegtragen konnte von dort. Dann kam ich hier an und dann kriegte ich ja weiter Todesdrohungen vom rumänischen Geheimdienst, die ersten Jahre, bis Ceausescu gestürzt ist. Dann wurde ich auch vom Verfassungsschutz gewarnt. Also das war ja auch schizophren. Ich wurde einerseits gewarnt, dass ich gefährdet bin, andererseits kriegte ich die Staatsbürgerschaft nicht. Ich glaube, der Bundesnachrichtendienst hat das Gegenteil gedacht von dem, was der Verfassungsschutz gedacht hat. Ich fand immer, da ist irgendwie eine Schere zwischen den beiden Behörden oder was. Da habe ich auch gesagt, sie müssten sich entscheiden. Bin ich eine Agentin oder werde ich verfolgt? Wenn ich verfolgt werde, die werden doch nicht ihre eigene Agentin umbringen. Dann müssen sie doch irgendwie mal zu einer Entscheidung kommen, als was betrachten sie mich eigentlich? Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ob ich mich hier zu Hause fühle oder nicht zu Hause fühle. Ich habe was anderes erlebt, dass man in einer bekannten Gegend, wo man immer gelebt hat, wo man sozusagen zu Hause ist, wenn einem das Selbstverständnis genommen ist, in fast allen Richtungen, dann ist man dermaßen fremd, dass man es eine Fremdheit dieser Art, eine fremde Heimat, eine Heimat, eine sogenannte, die einen nicht leben lässt, ist viel schlimmer fremd als eine Fremde, in der man ankommt. Insofern, ich habe mir dieses Problem gar nicht gestellt. Ich ließ das alles auf mich zukommen und traf hier ja auch Leute, die mir nahe waren, die ich gekannt habe, denen ich mich zugehörig und nahe fühlte. Ich war zuerst mal neugierig, habe die Augen aufgerissen und geschaut, was um mich ist, habe jede Werbung gelesen und auch schon gedacht, da hier eine Zeitung ist eine Zeitung, ein Buch ist ein Buch, hier hat man nicht all diese Probleme mit der Zensur und insofern, es waren so viele Dinge, ich habe natürlich immer verglichen oder in der Straßenbahn gesehen, dass die Leute alle saubere Hände haben. Und auch die Arbeiter. Und also dann immer, was könnte Sozialismus sein? Vielleicht ist hier mehr Sozialismus als in dieser Diktatur, die das für sich beansprucht hat. Oder hier ist mehr Gleichheit. Oder der Respekt für den einfachen Menschen, dass hier jeder gleich viel zählt. Dass einer nicht auf jemanden herabschaut, weil er Friseur ist oder Arbeiter. Was ich so häufig in Rumänien erlebt habe. Also ich habe mich immer mit so winzigen konkreten Sachen herumgeschlagen, um zu vergleichen. Oder ich habe erst in vielen Dingen begriffen, wie viel man uns gestohlen hatte vom Leben, wenn ich gesehen habe, was es hier alles gibt. Also dass ganz teure Dinge, die im Intershop waren, in Temes war, dass das hier bei Aldi in der Kiste lag, irgendwelche Seifen oder Deos oder und also alle möglichen Kleinstdinge, um zu verstehen, wie funktioniert hier eine Gesellschaft, was passiert hier, wie geht das, das hat mich beschäftigt. Und ich musste viel lernen, also auch gerade Umgang mit ein Fahrkartenautomat bedienen oder was weiß ich jetzt, ganz einfache Dinge, die man im Alltag braucht und eine Konserve öffnen. Nicht mit dem Hammer und mit dem Messer, weil es in Rumänien gab es keinen Konservenöffner. Also vieles. Ich habe sehr viel lernen müssen und ich hatte keine Nostalgie, keinerlei Nostalgie. Ich hatte auch kein Heimweh. Ich hatte auch gar nichts. Ich wusste nur, ich bin jetzt hier. Und hier musst du zurechtkommen. Das war alles. Was hat Ihnen das Schreiben bedeutet? Worüber haben Sie geschrieben? Was für Worte sind zu Ihnen gekommen? Es war zuerst mal ein ganz riesiger Unterschied, dass hier die Sprache, in der ich schreibe, die Sprache ist, die öffentliche, überall. In Rumänien hat man ja in der Öffentlichkeit nur Rumänisch gesprochen und das Deutsche war eine Privatsprache. Das war schon mal ein riesiger Unterschied. Ja, ich habe halt weitergeschrieben, so wie halt seinerzeit auch. Und ich musste das auch loswerden. Also ich habe so viel mit mir herumgeschleppt. Ne? Das war für mich überhaupt auch keine, das war auch fast unbewusst. Ich habe einfach weitergemacht und immer gearbeitet und was sollte ich sonst machen? Und das hat funktioniert. Also wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen anderen Beruf noch erlernen müssen oder mir irgendwo einen Job suchen, aber es hat funktioniert. Funktioniert bedeutet, Sie haben Der Verlag hat meine Bücher weiter veröffentlicht. Ich habe auch von den Honoraren und Veranstaltungen und Literaturpreisen leben können. Ich konnte mich finanziell über Wasser halten. Es hat sich nichts anderes ergeben als das Schreiben, ja. Sie haben ja zuerst Ihre eigene Situation beschrieben. 1989 Reisende auf einem Bein über die Ausreise und die Ankunft. Später Ende 89 über Sturz und Tod von Nicolae Ceaușescu. Das war dann eine Textbildcollage, also schon eine andere Form. Und dann die Romane. Der Fuchs war damals schon der Jäger und Herztier. Warum diese Beschäftigung mit der Vergangenheit? Und wie die Beschäftigung mit der Vergangenheit? Denn Sie sitzen im Westen Westberlins und schreiben über eine Welt, der Sie gar nicht begegnen, wenn Sie die Haustüre aufmachen und auf die Straße treten. Warum drängt diese Welt sich so in Ihr Manuskript? Ja, als ich hier ankam, ich hatte ja nicht gleich eine Gegenwart. Es gab die Vergangenheit und die hatte ich sehr wohl in einem riesigen Maße. Und ich habe diese Gegenwart hier ja erst lernen müssen. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum schreibst du über diese Vergangenheit? Es war eine innere Notwendigkeit. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es ja nicht tun müssen. Dann hätte ich ja gar nicht schreiben müssen. Es gibt auch andere Dinge, die man tun könnte, außer schreiben. Und ich habe mir dieses Thema nicht ausgesucht. Ich musste damit fertig werden. Und ich habe aus der räumlichen Distanz ja dann auch noch einmal, es ist ja wie ein Bumerang, der einem hinterherkommt. Und ich musste ja zuerst einmal kapieren, wo ich überhaupt war und woher ich weggegangen bin und was. Und dann gab es die Diktatur weiter, bis Ceaușescu dann gestürzt ist, 3 Jahre später. Und es war ganz selbstverständlich, dass ich darüber schreibe. Sonst hätte ich nicht schreiben müssen. Ich bin auch der Meinung, dass die schweren Gewichte, die Literatur bestimmen, ob man das will oder nicht. Welche Gewichte? Die in der Biografie sind. Die schweren Gewichte in der Biografie bestimmen das Schreiben. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Und, also die Diktatur in Ihnen. Die Diktatur, die Verstörungen, die man hat. Insofern, Literatur ist ja, glaube ich, nicht chronologisch mit dem Kalenderblatt, sondern das machen andere Autoren auch genauso, auch wenn es nicht um Diktatur geht. Die schreiben dann über die 68er oder sie schreiben über Nachkriegskindheit oder über Zweiten Weltkrieg, auch wenn sie nicht beschädigt sind sogar. Ich glaube, bei Beschädigung ist es ein inneres Gesetz. Und wir wissen ja auch gerade bei Grenzsituationen, also gerade diese ganze Monumentalliteratur der Verbrechen, die wir Gott sei Dank haben, ob das Gulag ist, ob das Holocaust ist, ob das Krieg ist, das kommt doch alles erst nachher. Diktatur oder Gefängnisaufenthalte, das kommt natürlich alles erst nachher. Und ich meine, Semprun zum Beispiel, der auch das Konzentrationslager Buchenwald überlebt, sagt, er hätte 7 oder 8 Jahre kein Wort darüber gesprochen, weil sein innerer Kompass das nicht zugelassen hat, weil er offenbar gespürt hat, dass er daran kaputt geht, wenn er sich in diese Erinnerung zutraut. Und nicht einmal seinen damaligen Frauen, mit denen er zusammenlebte, hat er ein Wort gesagt. Erinnerung, das ist was ganz Undurchschaubares und was Verzwicktes. Und Beschädigung ist Intimität. Und das muss man auch mal kapieren, dass man sich das selber auch zumutet, dass man ein inneres Bedürfnis hat, das wieder aufzunehmen, was einen quält. Es wäre ja normaler, wenn man es weglegen könnte, aber man kann nicht. Und das ist ja diese Duplizität, die quälende Duplizität der Beschädigung. Mir blieb nichts anderes übrig. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Mir blieb überhaupt nichts anderes übrig, als über diese Zeit zu schreiben. Und ich hatte endlich mal offenbar auch, es ist auch ein anderer Einstieg oder ein anderer Blick, wenn man nicht mehr bis über die Ohren in der Gefahr steckt, sondern wenn man jetzt jenseits davon, wenigstens geografisch jenseits der Gefahr sich befindet, das war einfach völlig normal. Ich hätte mir gar nichts anderes vorstellen können, als über diese Zeit zu schreiben. Das heißt, Sie haben für sich geschrieben. Ja, ich weiß bis heute nicht, wer die Leserschaft ist. Und es sind alles einzelne Personen. Und außerdem, ich kann ja nicht etwas für einen Leser tun, von dem ich gar nicht weiß, wer er ist. Und wenn ich das tue, dann ist es Anbiederung und falsch und funktioniert nicht. Außerdem hat es in diesem Lande hier auch Diktaturen gegeben. Also implizit schreibe ich auch über Deutschland. Es hat diesen Nationalsozialismus gegeben und dann hat es die DDR mit diesem Stalinismus und dem Kommunismus gegeben. Die Problematik ist auch dieselbe. Insofern schreibe ich implizit auch immer über dieses Land, wenn ich über Rumänien schreibe. An welchem Moment haben Sie angefangen, Hertha Müller, sich für ein Museum des Exils, für eine Institution einzusetzen, in der Lebensgeschichten wie die Ihre bewahrt, dargestellt, Nachgeborenen erzählt werden können? Wann ist Ihnen dies in den Blick geraten? Es fing natürlich damit an, dass ich es mit diesem Begriff zu tun hatte, als ich hier ankam und man hat diesen Begriff nicht hören wollen. Exil. Exil hat man nicht hören wollen. Man hat mich immer auf diese Vertriebenen-Geschichte fixieren wollen und Familienzusammenführung. Ich bin aber aus einer Diktatur weggegangen und habe mein Leben retten wollen. Das ist was anderes. Das ist das eine. Das andere ist, alles, was ich über den Nationalsozialismus gelesen habe im Laufe der Zeit oder gehört habe oder wenn ich ein Schild an einem Haus sehe oder das alles, es entsteht eine riesige, monströse Landschaft von Menschen, die es nicht mehr gibt. Das finde ich ungeheuerlich. Und ich frage mich immer, wo ist das in diesem Land zu sehen, in der Gesamtheit? Ist die Bundesrepublik Deutschland reif in der Rezeption für ein Exilmuseum, denn dieses Museum, dieses Haus würde ja dann auch dunkle Punkte thematisieren. Ich glaube, eine gewisse zeitliche Distanz ist nötig. Ich glaube, für jedes Museum, für jede Art Museum muss man den Kopf frei haben und es müssen Leute sein, die nicht betroffen sind, mit den anderen, die betroffen sind, zusammenarbeiten. Dann entsteht, glaube ich, das, was man braucht. Wenn es jetzt noch nicht so weit wäre, dann läuft uns langsam die Zeit davon. Die Menschen, die das noch erlebt haben, die Zeugen sind, die sind alt. Und das dürfte auch nicht passieren. Wir können es nicht im Nachhinein machen. Dann wäre es zu spät. Ich glaube, es ist genau richtig, jetzt der Zeitpunkt, dass wir haben den zeitlichen Abschnitt, die zeitliche Distanz, aber wir haben auch noch die Leute da, die das erlebt haben. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Und ich hoffe doch, dass dieses Land dafür reif ist, weil es wird doch sowieso über alles diskutiert. Nur es zerfranst sich, es verläuft sich, es kommt nicht zu Tatsachen, die nachweisbar sind. Und das möchte ich, dass das passiert. Und dafür bräuchte man ein nationales Exilmuseum? Dafür bräuchte man ein nationales Exilmuseum und zwar und nicht eines im virtuellen Raum. Das können wir auch haben. Okay, das ist ja sehr gut, dass man über das Virtuelle an die Informationen herankommt. Aber wir bräuchten ein Gebäude. Wir bräuchten ein ganz konkretes Gebäude, in dem man all diese Dinge zusammenbringen könnte und in dem man Lebensläufe zeigen könnte und in dem man junge Leute zur Anteilnahme erziehen könnte. Und das wäre auch etwas, was dafür gut wäre, um mit heutigen Exil, mit Leuten, die heute ins Exil kommen, zum Beispiel wie Liao Yiwu, mit solchen Leuten umzugehen. Dass wir uns nicht immer fragen, was sucht er hier, sondern dass wir uns fragen, was ist dem zugestoßen. Und das wäre wichtig.